Paulus, Apostel Christus Jesus, durch Gottes Willen, und Timotheus der Bruder an die Gemeinde in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia. Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet bei all unserer Trübsal, so dass wir zu trösten vermögen, die da sind in irgendwelcher Trübsal, mit dem Troste, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie wir Christus Leiden reichlich erfahren, so erfahren wir auch reichlich Trost durch Christus. Leiden wir, so geschieht es zu Trost und Heil für euch, haben wir Trost, so geschieht es euch zum wirksamen Trost im Dulden der gleichen Leiden, wie sie uns treffen, und wir haben feste Hoffnung für euch, in dem Gedanken, dass ihr wie am Leiden, so auch am Troste Anteil habet. So möchten wir denn euch nicht ohne Kunde lassen, Brüder, von der Trübsal, die uns in Asia betroffen hat, sie kam so schwer über uns, weit über Kräfte, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, von uns aus mussten wir uns das Todesurteil sprechen, auf das wir nicht auf uns selbst unser Vertrauen hätten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns aus solchem Tod erlöst und wird uns erlösen, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass er uns auch weiter erlösen werde. Dabei helft auch ihr mit Beten für uns, auf dass bei persönlicher Anteilnahme so vieler die auf uns kommende Gnadengabe auch die Dankesweihe von vielen erhalte für uns. Wenn wir uns denn rühmen, so handelt es sich um das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Heiligkeit und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in Gottes Gnade uns bewegt haben, wie in der Welt überhaupt, so ganz besonders gegenüber von euch. Denn es ist nichts damit, dass in unseren Briefen etwas anderes stecke, als was ihr leset und was ihr auch versteht, ja ich hoffe noch völlig verstehen werdet, so wie ihr uns doch schon teilweise verstanden habt, nämlich das, dass wir euer Ruhm sind, so gut als ihr der unsrige auf den Tag unseres Herrn Jesus. Und in diesem Vertrauen beabsichtigte ich, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr zweimal die Freude hättet, über euch wollte ich dann nach Makedonia gehen, von da wieder zu euch zurück und mir von euch das Geleite nach Jude geben lassen. Bin ich nun bei dieser Absicht leichtfertig verfahren? Oder sind meine Pläne überhaupt Pläne nach dem Fleische, so dass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein heißt? Gott ist gut dafür, dass unser Wort zu euch nicht ein Ja- und Nein-Wort ist. Denn der Sohn Gottes Christus Jesus, der unter euch durch uns verkündet ward, durch mich, Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja. Zu allen Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja und durch ihn das Amen, Gott zum Preise durch uns. Der aber, der uns samt euch festmacht für Christus, ist Gott, der uns auch gesalbt hat, der uns auch versiegelt und das Pfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich aus Schonung gegen euch nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir arbeiten mit an eurer Freude, ihr steht ja im Glauben.